In einer kleinen Stadt in Peru hab ich gelebt so lang. Und alle Männer hörten mir zu, wenn heiß mein Lieder klang. So mancher hat sein Herz mir geschenkt, doch das war mir nicht neu. Ich habe alle betört, keinen erhört, ich blieb mir treu. Ich träumte fremde Länder zu sehen, vielleicht die ganze Welt. In allen großen Städten zu stehen, so oft es mir gefällt. Doch was ich in den Träumen erlebt, wird niemals Wahrheit sein. Denn meine Sehnsucht erkennt, was in mir brennt, das ist nur Schein. Auf den Flügeln bunter Träume fliegt mein Lied durch die Welt, vom Broadway bis in die Sterne. Seine Worte sind nur Schäume, doch sie singen und klingen leise bis in dein Herz. Wer es hört, der fühlt seinen Rhythmus. Wer es hört, vergisst jeden Schmerz. Auf den Flügeln unter Träumen vom Broadway bis in